Hadith Nummer 71. Muawiyah hielt eines Tages eine Rede, in der er sagte: Ich hörte den Propheten, Allahs Segen und Frieden auf ihm, sagen: Wenn Allah jemandem etwas Gutes zuteil werden lassen will, dann lässt er ihn die Religion gut begreifen. Ich bin wahrlich nur ein Übermittler, und Allah ist der Gebende. Und diese Umma wird nicht aufhören, so lange auf der Durchsetzung der Sache Allahs zu beharren, ohne dass sie durch ihre Gegner Schaden erleidet, bis der Befehl Allahs ergeht.